Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Das anarchistische Radio Berlin dokumentiert im Folgenden einen Vortrag zum anarchistischen Dichter und Revolutionär Erich Mühsam. Gehalten wurde der Vortrag von Janka Kluge im Demotz in Ludwigsburg am 18. Juli 2014 anlässlich des 80. Todestages von Mühsam. Ja, hallo. Ich bin Janka Kluge. Ich komme nicht von so weit her, nämlich aus Stuttgart. Die Frage, wie ich auf Erich Mühsam komme... Ich bin gebeten worden, über ihn einen Vortrag zu halten, und zwar im Clara-Zetkin-Haus in Stuttgart-Zillenbuch. Das war letzte Woche die Premiere, und da ich der Meinung bin, wenn ich mir schon die Mühe mache und irgendwie versuche, ein Leben und die Welt eines politischen Menschen, eines Schriftstellers, eines Revolutionärs zu erfassen, dann ist es ganz schön und auch für mich ganz schön, weil ich lerne auch durch die Diskussionen danach immer unheimlich viel, wenn ich es nicht nur einmal halt. Und deswegen freue ich mich ganz arg, dass ich heute hier eingeladen bin, um das über Erich Mühsam, was ich da so mir erarbeitet habe, hier heute vorzutragen. Ich bin keine Anarchistin. Ich bin ganz schwach auf der Basis anarchistischer Theorien. Das schicke ich hier voraus bei einem anarchistischen Veranstalter, weil ich denke, dass das einer der Hauptschwachpunkte dieses Vortrags wahrscheinlich sein wird. Und man mich dann ganz schnell nageln kann, und deswegen schicke ich das voraus. Ich bin zu meiner Person, ich bin Landessprecherin der VVN-BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Rede ganz viel auf Kundgebungen, auf Demonstrationen, beschäftige mich im Moment sehr intensiv mit den Strukturen NSU und habe dazu auch verschiedentlich was veröffentlicht und mache so als einen zweiten Part meiner Tätigkeit in dem Bereich dann auch immer wieder Vorträge zu Literaten. Mein Geld verdiene ich in der Buchhandlung, das heißt, ich bin abhängig beschäftigt, bin in der Gewerkschaft, im Betriebsrat und mache im freien Radio mit. So, das ist so ungefähr das, was wer ich bin. Also, Erich Mühsam wurde am 6. April 1878 in Berlin geboren. Seine Eltern kamen aus einer angesehenen jüdischen Familie. Sein Vater war Apotheker, und als Erich Mühsam ein Jahr alt war, also 1879, zog die Familie nach Lübeck. Der Vater hat dort eine Apotheke übernommen. Er hatte auch in Berlin davor eine Apotheke gehabt. Er war politisch engagiert, war im Stadtrat von Lübeck und war in Lübeck ein angesehener Mann. Wenn man mal nach Lübeck kommt, im Buddenbrock-Haus, also in diesem Erinnerungshaus, in dem Museum zur Erinnerung an Thomas und Heinrich Mann, ist ein Raum für Erich Mühsam hergerichtet. Der wird von der Erich-Mühsam-Gesellschaft gestaltet und dort auch betrieben. Die Erich-Mühsam-Gesellschaft, eine sehr rührige Gesellschaft, die auch Schriften rausbringt über das Leben von Erich Mühsam. Und also, wenn man sich näher damit beschäftigen will, wirklich eine ganz gute Adresse. Erich Mühsam hat also seine Jugend in Lübeck verbracht. Und er ist zum ersten Mal so in größeren Kreisen aufgefallen, als 1896 in der Lübecker Zeitung ein Artikel erschien, über die Zustände an seiner Schule. Und er war schon damals sozialistisch orientiert, hat die Zustände an der Schule angeprangert. Also wenn man von Heinrich Mann den Untertan kennt, dann weiß man ungefähr, wie so dieses Schulsystem damals war. Und so ähnlich muss es auch bei ihm gewesen sein. Er hat diesen Artikel unter Pseudonym geschrieben. Allerdings hat der Schuldirektor das Pseudonym herausbekommen und er ist daraufhin von der Schule geflogen. Er konnte an einer anderen Schule in einer anderen Stadt das Abitur dann nachmachen. Also in Lübeck ging das nicht mehr. Und danach ist er 1901 nach Berlin gezogen. In Berlin hat er Kontakt gesucht zu Schriftstellern. Er war in Künstlerkreisen, hat er verkehrt. Und er hat auch da schon sehr, sehr rührig angefangen zu schreiben und relativ viel zu veröffentlichen. Später hat er sich von den frühen Gedichten distanziert und hat dann geschrieben, das sei alles irgendwie Kinderkram gewesen und nicht so ernst zu nehmen. Aber er war als Autor in Berlin, also einer von denen, die publiziert worden sind. 1905 wurde er dann Redakteur bei einer anarchistischen Zeitung, nämlich beim Weckruf. Und ab 1904 bis 1908 hat er immer wieder Reisen unternommen. Er war in Italien, in Frankreich, in der Schweiz. In der Schweiz dann auch bei diesem alternativen Dorf oder Ort Monte Verita, ein Ort, wo ganz viele Reformler, Theosophen, Vegetarier sich versammelt haben und da in Ascona gedacht haben, sie können schon mal den Versuch einer von einer befreiten Menschheit leben. Erich Mühsam, der zu dem Zeitpunkt viel geraucht hat, viel getrunken hat, ein sehr ungesundes Leben geführt hat, wurde dann erstmal dort in eine Kur geschickt vom Arzt. Und diese Kur, das hat er absolut gehasst. Er hat nur vegetarisches Essen gekriegt, durfte nichts trinken, durfte nicht rauchen. Und das fand er so furchtbar, dass er dann nach kurzer Zeit die Kur abgebrochen hat, nach Ascona runter ist und erstmal für seine Verhältnisse ein anständiges Stück Fleisch gegessen hat, ein schönes Bier getrunken hat, eine Zigarre geraucht hat und so praktisch sich zurück ins Leben gemeldet hat. Er hat später über diese Erfahrungen geschrieben. Er hat ein Gedicht geschrieben über die Vegetarier von Monte Verita und er hat auch einen Artikel geschrieben, wo er dann letztendlich dargelegt hat, warum dieser Versuch für ihn kein richtiger Versuch ist und warum er als da schon überzeugter Anarchist dieses Monte Verita nicht mittragen kann. Bei seinen Reisen war er auch mehrfach in München. München hat ihn absolut fasziniert. München hat ihn mehr fasziniert wie Berlin, obwohl er in Berlin in einem Künstlerkreis war und sich eigentlich wohlgefühlt hat. Und wenn ich sage, München hat ihn fasziniert, dann stimmt es nicht ganz. Es war nur ein Viertel von München, nämlich Schwabing. Schwabing war es, was ihn fasziniert hat. Und er hat dann später in seinem Buch Unpolitische Erinnerungen darüber geschrieben, warum er von Schwabing so fasziniert war. Und er ist dann auch dorthin gezogen und wurde ein Teil der Schwabinger Bohème, ein Teil von diesen Schwabinger Klicken, von den Literaturklicken, von den politischen Klicken in Schwabing. Und er schreibt, ich möchte es zitieren, dennoch ist Schwabing von etwas Besonderem ausgezeichnet, von einer anderen Art Lebensgeist, als er sonst waltet. von einer eigenen seelischen Atmosphäre im Dunstkreis seiner Wohnstätten. Architektonisch kommt das nicht zur Geltung, denn nur einem aufmerksamen Beobachter würde auffallen, wie ungewöhnlich viele Häuser in den eintönigen, von keinerlei Schönheitssinn in den Stadtplan gezeichneten Straßen mit großen, in quadratischen Scheiben geordneten Dachfenstern versehen sind. Das sind die Ateliers, in denen sich jener besondere Schwabinger Geist zu Werken der bildenden Kunst in Öl oder Gips zu materialisieren befleißigt. Und es ist doch wohl nicht der künstlerische Schaffensfleiß, der die spezifische Schwabinger Atmosphäre schafft. Denn es kann nicht geleugnet werden, dass das wichtigste Merkmal dieser Atmosphäre die Regellosigkeit der Konvention im Verkehr zwischen den Menschen, in deren künstlerische Produktion den allerschwächsten Ausdruck findet. Ich habe große Künstler gekannt, in München und anderswo, die in ihren Werken die radikalsten Konventionsverächter waren und in ihren persönlichen Gebaren alles eher als Schwabinger Typen, und umgekehrt sah ich in Schwabinger Ateliers Bilder und Skulpturen, die sich mit pedantischer Sorgfalt an die akademische Konvention hielten, deren Schöpfer aber in Erscheinung und Lebensführung allen westeuropäischen Gepflogenheiten eine wahrhaft nihilistische Verhöhnung entgegenstellten. Das sind die Gestalten, die den Stadtteil Schwabing zum Kulturbegriff Schwabing machten. Maler, Bildhauer, Dichter, Modelle, Nichtstuer, Philosophen, Religionsstifter, Umstürzler, Erneuerer, Sexualethiker, Psychoanalytiker, Musiker, Architekten, Kunstgewerblerinnen, entlaufene höhere Töchter, ewige Studenten, fleißige und faule, lebensgierige und lebensmüde, wild gelockt und adrett, gescheitelte, die bei der denkbar größten Verschiedenheit voneinander, einer individuellen Verschiedenheit, die dem Just-Milieu ganz unbekannt ist, nur verbunden waren durch ihre gleiche himmelsweite Entfernung von eben diesem Just-Milieu, vereint waren in einer unsichtbaren Loge des Widerstandes gegen die Autorität der herkömmlichen Sitten und des Willens, ihr individuelles Gehaben nicht unter die Norm zu beugen. Also das war das, was Anfang letzten Jahrhunderts Erich Mühsam an Schwabing fasziniert hat, nämlich, dass dort Menschen gelebt haben, wie er sagt, die sich einfach nicht angepasst haben, die ihr Leben gelebt haben, ganz gleich, was die Gesellschaft gedacht hat, und die in Schwabing so ein bisschen eine Heimat gefunden haben. Erich Mühsam hat in diesen Münchner Jahren zur Schwabinger Bohème gehört. Das heißt, er war Schriftsteller, er war Journalist und er war Lebemann. Er hat sich selbst so auch bezeichnet als ein Mitglied der Schwabinger Bohème. Gleichzeitig, er hat in Berlin Gustav Landauer kennengelernt. Gustav Landauer, einer der führenden anarchistischen Theoretiker. Er war mit Gustav Landauer lange Zeit befreundet und Gustav Landauer hat viel von seinen Ideen an Erich Mühsam weitergegeben. Unter anderem war Erich Mühsam nach dem Sozialistenkongress 1907 in Kopenhagen ganz schwer von der deutschen Sozialdemokratie enttäuscht, weil die englischen Delegierten haben in Kopenhagen einen Antrag gestellt, dass alle Arbeiter, wenn es zu einem Krieg in ihrem Land kommt oder wenn ihr Land in einen Krieg verwickelt ist oder mitmacht, egal wie auch immer, sofort der Generalstreik auszurufen ist. Und dann dadurch die ganze Rüstungsindustrie und das ganze öffentliche Leben lahmgelegt wird. Die deutsche Sozialdemokratie, die Abgeordneten in Kopenhagen haben sich dagegen gewandt und haben sich geweigert, diesen Beschluss in Deutschland umzusetzen, weil es war ihnen zu radikal, es wollten sie in dieser Form nicht machen. Und daraufhin hat Erich Mühsam sein wohl bekanntestes Gedicht geschrieben, das also auch heute noch ganz, ganz oft zitiert wird. Der Revoluzzer, der deutschen Sozialdemokratie gewidmet, 1907 geschrieben. war einmal ein Revoluzzer, im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzzerschritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich Revoluze, und die Revoluzzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er ansonsten unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupft man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts, bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihn das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiele ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Hause geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt und dabei noch Lampen putzt. Also das war die literarische, etwas satirische Reaktion von Erich Mühsam auf den Beschluss der Kopenhagener Delegierten der deutschen Sozialdemokratie, nicht zur Revolution, nicht zum Generalstreik aufzurufen, nicht zur Revolution. Haben sie auch nicht gemacht. Erich Mühsam hat dann in München, analog zu Gustav Landauer in Berlin, eine anarchistische Gruppe gegründet, die Tat. Und er hat immer wieder bei Veranstaltungen vor Interessierten geredet. In seinen Tagebüchern schreibt er, dass es eigentlich sehr deprimierend gewesen sei. Die Leute waren da, haben zugehört, haben ein bisschen mitdiskutiert. Aber als es um die Umsetzung gegangen ist, als es darum gegangen ist, welche Konsequenzen sowas haben könnte, eine freie Gesellschaft, dann haben sie sich ganz schnell verdrückt und haben gedacht, also so mit uns gerade nicht. Ist zwar eine schöne Idee, aber umsetzen wollen wir es nicht. Erich Mühsam hat dann überlegt, dass eigentlich eine Revolution nur mit den Menschen gemacht werden kann, die von der Gesellschaft nichts mehr erwarten. Die Ausgestoßenen, das Lumpenproletariat. Die, wo sowohl die Gesellschaft mit ihnen gebrochen hat, als auch sie mit der Gesellschaft. Weil er hat dann gedacht, wenn ich Leute finde, die keine Bindung mehr haben, die nichts erwarten von dieser bürgerlichen Gesellschaft, die sind bereit, diese Schritte mit mir zu gehen. Er ist daraufhin in die Absteigen gegangen, in die Kneipen der Obdachlosen, der Alkoholiker, hat ihnen Freibier ausgegeben und hat dann ihnen seine Vorstellungen von einer Revolution, von Anarchismus erzählt. Er hat Zuhörer gehabt, allerdings, sagt er später selbstkritisch, wohl eher wegen des Freibiers und weniger wegen der Ideen, die er verbreitet hat. Und dann ist Erich Mühsam 1910 verhaftet worden, weil ihm vorgeworfen wurde, er hätte zur Revolution aufgerufen. Vorausgegangen ist, dass ein junger Mann, einen kleinen Sprengsatz oder einen kleinen irgendwas, was explodiert ist, gebastelt hat, und er hat es auf der Straße in der Nähe von diesen Kneipen gemacht, wo auch die ganzen Leute, die Erich Mühsam da vor denen er Vorträge gehalten hat, dann waren. Er ist von der Polizei gesucht worden und dann haben Freunde von ihm gesagt, geh zu den Anarchisten, geh zu Erich Mühsam, die werden dir schon helfen können. Und er ist dann zu Erich Mühsam gegangen. Das Ergebnis ist, es gab also einen direkten Bezug von dieser kleinen Geschichte hin zu Erich Mühsam. Die Bayerische Staatsanwaltschaft hat es unheimlich aufgebauscht, hat gesagt, Erich Mühsam habe zur Revolution aufgerufen und habe dazu aufgerufen, die Leute sollen Bomben bauen und sie sollen Dynamit sammeln und Ähnliches. Es kam dann zum Prozess und Erich Mühsam konnte in dem Prozess nachweisen, dass das alles Hirngespinste waren, dass das alles so eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Er hat ein Gedicht oder hat zwei Gedichte über diese Zeit geschrieben. Einmal das Lumpenlied: Kein Schlips am Hals, kein Geld im Sack. Wir sind ein schäbiges Lumpenpack. Und dass der Bürger speit, der Bürger blank von Stiebellack mit Ordenszacken auf dem Frack, der Bürger mit dem Chapeau-Clack fromm und voll Redlichkeit. Der Bürger speit und hat auch Recht. Er hat Geschmeide, Gold und echt. Wir haben Schnaps im Bauch. Wer Schnaps im Bauch hat, ist bezecht, und wer bezecht ist, der erfrecht zu Dingen sich, die jener schlecht und niedrig findet auch. Der Bürger kann gesittet sein, er lernte Bibel und Latein, wir lernen nur den Neid. Wer Porter trinkt und Shampooswein, Lust wandelt fein im Sonnenschein, der bürstet sich, wenn unser einen ihn anrührt mit dem Kleid. Wo hat der Bürger alles her? Den Geldsack und das Schießgewehr. Er stiehlt es grad wie wir. Bloß macht man uns das Stehlen schwer. Doch er kriegt mehr als sein Begehr. Er schröpft dazu die Taschen leer vor allem Arbeitstier. O, wär ich doch ein reicher Mann, der ohne Mühe stehlen kann. Gepriesen und geehrt träf ich auch auf der Straße dann ihr Strohkumpane Fritz Johann, ihr Lumpenvolk, ich spie euch an, das seid ihr Hunde wert. Also das ist eines dieser Gedichte aus der damaligen Zeit. Und er hat dann auch über diese Erfahrung nochmal ein Gedicht gemacht. Freiheit in Ketten. Ich sah der Menschen Angstgehetz, ich hörte der Sklaven Frohngekeuch. Da rief ich laut: Brecht das Gesetz, zersprengt den Staat, habt Mut zu euch. Was will Gesetz, was will der Staat? Der Mensch sei frei, frei sei das Recht. Der freie Mensch folgt eigenem Rat, sprengt das Gesetz, den Staat zerbrecht. Da blickten Augen kühn und klar, und viel Bedrückte liefen zu: Die Freiheit lebe, du sprichst wahr. Von Staat und Zwang befrei uns du. Nicht ich, ihr müsst euch selbst befreien. Zerreißt den Gurt, der euch beengt. Kein anderer darf eurer Führer sein. Brecht das Gesetz, den Staat zersprengt. Nein, du bist klug und wir sind dumm. Führ uns zur Freiheit, die du schaust. Schon zogen sie den Rücken krumm. O sieh, schon bald der Staat die Faust. Roh griff die Faust mir ins Genick. Des Staats verletzt sei das Gesetz. Man stieß mich fort. Da fiel mein Blick auf Frohngekeuch und Angstgehetz. Im Sklaventrott zog meine Schar und schrie mir nach: Mach dein Geschwätz, du Schwindler, an dir selber wahr. Jetzt lehrt der Staat dich das Gesetz. Ihr Toren, schlagt mir Arm und Bein in Ketten, und im Grabverlies bleibt doch die beste Freiheit mein. Die Freiheit, die ich euch verhieß. Man schnürt den Leib, man quält das Blut, den Geist zwingt nicht Gesetz noch Staat. Frei, sie zu brechen, bleibt mein Mut, und freier Mut gebiert die Tat. Also da schildert er diese Auseinandersetzung, wo er in diesen Kneipen dann vor den Leuten gesprochen hat und die dann gesagt haben: Mach du das für uns. Gute Idee, mach mal. Genau, und er hat sich ja vollkommen abgelehnt, was hier auch in diesem Gedicht rauskommt, das er in der Haft geschrieben hat. Und er ist freigesprochen worden, aber für ihn hatte das ganz weitreichende Konsequenzen. Davor war Erich Mühsam ein Mann, der in vielen Zeitungen veröffentlichen konnte, der befreundet war mit Heinrich Mann, mit Thomas Mann, mit Frank Wedekind, eigentlich mit allen, die damals in München gelebt haben, aus der Schriftsteller, aus der Kulturszene. Und mit einem Schlag haben sich alle von ihm abgewandt. Er fand keine Zeitungen mehr, um zu veröffentlichen. Er hatte kaum noch Freunde, die sich zu ihm wirklich bekannt haben, die gesagt haben: Ja, er ist mein Kumpel. Es gab nach wie vor Leute, die mit ihm in den Kneipen dann waren und was getrunken haben. Die gab's. Aber er hat ganz, er hat einen Aufruf geschrieben und hat gesagt, was hat sich geändert an die Redaktionen? Vor einem halben Jahr wart ihr noch ganz gierig drauf, wenn ich ein neues Gedicht hatte. Ihr habt es abgedruckt. Was ist jetzt anders auf einmal? Ich habe einen Freispruch. Ich habe keine Plagiate begangen. Ihr könnt mir nichts vorwerfen, gar nichts. Trotzdem ist er ab diesem Moment nicht mehr gedruckt worden in der bürgerlichen Presse, sondern nur noch in den ganz kleinen linken Zeitungen. Um trotzdem veröffentlichen zu können, hat er dann eine eigene Zeitung gegründet, nämlich die Zeitschrift Kain. Untertitel: eine Zeitung für Menschenfreunde. Und er war derjenige, der praktisch allein diese Zeitung bestritten hat. Also er hat alle Artikel geschrieben und hat die dann dort veröffentlicht, sehr viele theoretische Artikel auch über Anarchismus, und hat da dann hat die dann unter die Leute gebracht und versucht, dort dann da seine Meinungen und seine Positionen darzustellen. 1912 wurde er dann Redakteur der Zeitschrift Der arme Teufel. Ab dem Moment war er unter ständiger Polizeibewachung. Also das ist die bayerische Polizei ist ihm auf Schritt und Tritt gefolgt, hat eigentlich alles mitgeschrieben, was er gesagt hat, wo er geredet hat, hat sehr genau Protokoll geführt über seine Aktivitäten, und es ist bis zu dem Mord an Erich Mühsam dann 20 Jahre später hat sich das nicht geändert. Also die Polizeiprotokolle und die Protokolle der Beobachtungspolizisten müssen Bände sein, die es da über Erich Mühsam gegeben hat. Erich Mühsam war ein absoluter Kriegsgegner. Er hat ja schon 1907 kritisiert, dass die Sozialdemokratie nicht bereit war, sich bereit zu erklären, zum Generalstreik aufzurufen. Die Zeit hat vor einigen Wochen einen Artikel über Erich Mühsam geschrieben, beruhend auf Tagebüchern. Die Tagebücher werden jetzt nach und nach im Verbrecherverlag veröffentlicht. Und man kann viele von ihnen schon im Internet durchlesen. Also da sind sie schon vorveröffentlicht worden, aber noch nicht alle in gebundener Form. Und die Zeit schreibt Folgendes. Anfang August 1914 hockt ein Mit-30er mit Wuschelhaaren und Zottelbart am Schreibtisch seiner kargen Münchner Mietswohnung und beginnt nach 2 Jahren Pause wieder mit seinem Tagebuch. Der Himmel ist klar und voll Sternen, aber über die Akademie ragt der Rand einer weißen, in dicken Schichten gehäuften Wolke, in der es unaufhörlich blitzt, schreibt er in der Nacht zum 4. August. Unheimlich grelle, lange, sichtbare, in horizontaler Linie laufende Blitze, und es ist Krieg. Alles Fürchterliche ist entfesselt, seit einer Woche ist die Welt verwandelt, seit 3 Tagen rasen die Götter, wie furchtbar sind diese Zeiten, wie schrecklich nah ist uns allen der Tod. Erich Mühsam, hier wird unterstellt, er habe eine kurze Phase gehabt, wo er in einen nationalistischen Sog geraten ist. Also ich würde es nicht so interpretieren, aber viele seiner Freunde, von den Leuten, die auch in Schwabing gelebt haben, sind genau in diesen Taumel geraten. Und Erich Mühsam hat ganz stark darunter gelitten, dass er einer der wenigen war, die offen gegen Krieg aufgetreten sind, die offen gesagt haben, dass Krieg nur einem einzigen nützt, oder wenigen, nur wenigen nützt, nämlich den Kapitalisten, dass sie die einzigen sind, die Krieg wollen, um am Krieg zu verdienen, und dass letztendlich die Menschen, die dann als Soldaten in den Krieg ziehen wollen, einfach nichts dafür können, und dass man das System ändern muss, um Kriege zu verhindern. Er hat es 1916 in einem Aufruf nochmal verdeutlicht. Er hat geschrieben, dass, was ich gerade schon gesagt habe, hat er ausgeführt und hat dazu aufgerufen, dass sich alle gegen diesen Krieg engagieren sollen, also während des Ersten Weltkriegs, nicht danach, als dann also so viele erkannt haben, dass der Erste Weltkrieg eine Schinderei war und unmenschliches Sterben, wie eigentlich jeder Krieg, aber potenziert im Ersten Weltkrieg. Und er hat versucht, in München eine Antikriegskonferenz durchzuführen. Er hat versucht, die Kriegsgegner, die durchaus noch da waren, also es waren nicht alle irgendwie so national betäubt und haben dann für den Krieg Hurra geschrieben. Es gab auch andere, aber sie waren vereinzelt. Sie konnten sie haben sich nicht vereinigt, sie konnten nicht gemeinsam agieren. Er hat versucht, das zu durchbrechen, hat daraufhin ein Betätigungsverbot bekommen. Er durfte nicht mehr öffentlich reden, er durfte nicht mehr veröffentlichen. Und als er sich dagegen gewehrt hat, dass er dann auch noch zum Nationalen Heimatdienst eingezogen werden sollte und das verweigert hat, dann wurde er verhaftet und kam ins Gefängnis. 1918, der Erste Weltkrieg war vorbei, Revolution in Russland, daraus entstanden die Sowjetunion und 1919 Wahlen in Bayern. Der bayerische König war weg, der ist geflohen und Erich Mühsam wieder in Freiheit, hatte große Hoffnung darauf, dass dann in München eine Räterepublik für Bayern ausgerufen wird. Januar 1919 gab es Wahlen in Bayern. Die unabhängigen Sozialdemokraten unter Kurt Eisner haben nur 2,5% der Stimmen gekriegt, also ganz wenig. Und er wollte schon oder war auf dem Weg zum Parlament, um seinen Rücktritt als Vorsitzender der USPD bekannt zu geben. Da wurde er erschossen. Am selben Tag, kurz darauf, wurde ein Mitglied der sogenannten Mehrheitssozialdemokratie angeschossen. Und daraufhin gab es in Bayern Aufstände. Es gab revolutionäre Situationen. Das haben Erich Mühsam und viele andere dann genutzt und sie haben gehofft, dass daraus dann eine Räterepublik in Bayern entstehen kann. Sie haben dann auch die Räterepublik ausgerufen. Die Räterepublik hat Anfang April 1919, eine Woche in München, dann existiert. Erich Mühsam war eines der führenden Gesichter dieser Räterepublik. Er hat sich voll und ganz ihr zur Verfügung gestellt. Er war Kommissar zuständig für die Kontakte nach Russland, in die spätere Sowjetunion und nach Ungarn. In Ungarn gab es auch einen revolutionären Aufstand und kurz eine revolutionäre Regierung. Allerdings war natürlich die Konterrevolution gar nicht erfreut. Die Regierung ist nach Bamberg, die bayerische Regierung, und hat von Bamberg aus zusammen mit rechten Gruppen, mit rechten Organisationen versucht, die Räterepublik zu stürzen und wieder in München die Macht herzustellen. Erich Mühsam hat ganz stark kritisiert, dass die KPD in dieser ersten Phase der Münchner Räterepublik sich nicht beteiligt hat. Die KPD hat von einer Scheinräterepublik gesprochen, hat gesagt, wenn die Arbeiter nicht dabei sind, also wenn wir die Leute aus den Fabriken nicht dabei haben, dann ist das Ganze von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir müssen diese Leute mitnehmen und also allein, weil dann nur ein paar Leute sagen, wir rufen jetzt die Räterepublik aus, dadurch wird sie sich nicht halten können. Erich Mühsam ist, das muss man in dem Fall sagen, zu seinem großen Glück, schon nach der ersten Woche verhaftet worden. Er war dann im Zuchthaus. Gustav Landauer, der extra von Düsseldorf nach München gekommen ist, um diesen Versuch der Räterepublik zu unterstützen, ist am 1. Mai verhaftet worden, am 2. Mai erschossen worden. Nach dieser ersten Woche Räterepublik hat die KPD sich entschlossen, jetzt doch mitzumachen. Die Anarchisten waren dann nach hinten gedrängt. Gustav Landauer hat noch gesagt, ich unterstütze diesen zweiten Versuch, hat dann aber zwei Tage später schon gesagt, ist nicht das, was er will, weil auch das auf eine Diktatur hinausläuft und mit Freiheit nichts zu tun hat. Und deswegen hat er bereits nach zwei Tagen der zweiten Münchner Räterepublik seine Unterstützung wieder zurückgezogen. Gustav Landauer, Erich Mühsam waren die Gesichter der anarchistischen Räterepublik dieser ersten Woche. Und gegen Erich Mühsam ist ein Prozess geführt worden und er ist zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Er hat die Haft angetreten, er ist nicht geflohen und konnte während der Haft, er hat immer wieder Papier gehabt, er konnte schreiben. Es wurden Schriften dann auch rausgeschmuggelt, als die Gefahr da war, dass sie beschlagnahmt werden. Also das kennen wir ja aus späteren Zeiten, dass Kassiber aus dem Knast geschmuggelt werden oder wurden. Also das war dann bei Erich Mühsam auch. Und er hat da dann auch Gedichte geschrieben. Ich lese zwei unterschiedliche Gedichte vor, die in dieser Haftzeit entstanden sind. Das eine, da ist der Refrain eigentlich weltberühmt geworden, ohne dass die meisten wissen, dass es von Erich Mühsam stammt. Der Gefangene. Ich habe meinen Lebtag nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen. Jetzt haben sie mich einkasernt, von Heim und Weib und Werk entfernt. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Ich soll, ich muss, doch ich will nicht nach jener Herrn Vergnügen. Ich tu nicht, was ein Fronvogt spricht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Der Staat, der mir die Freiheit nahm, der folgt mich zu betrügen. Mir in den Kerker ohne Scham, ich soll dem Paragraphenkram mich noch in Fesseln fügen. Sich fügen heißt lügen. Stellt doch den Frevler an die Wand, so kann's euch wohl genügen. Doch eher dorre meine Hand, ehe ich in Sklaven Unverstand der Geißel mich soll fügen. Sich fügen heißt lügen. Doch bricht die Kette einst entzwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen, Tyrannei. Dann ruf ich's in das Volk, sei frei, verlern es dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Also da ist dieser Refrain, sich fügen heißt lügen, ja, hat überdauert, fast schon als geflügeltes Wort. Und das ist eher einer der optimistischen Texte, die Erich Mühsam während dieser Haft geschrieben hat. Ein anderer Text, ebenfalls in dieser Zeit entstanden, in der Zelle. Scheu glitt ein Tag vorbei, wie gestern heut. Ein leerer, rascher Tropfen sank ins Jahr. Und wenn sich aus der Nacht geballten Nichts der letzte Schatten in den Morgen streut, du freust dich kaum am kalten Kuss des Lichts. Und morgen wird es sein, wie es heut und gestern war. Gefängnis, Leben ohne Gegenwart, ganz ausgefüllt von der Vergangenheit und von der Hoffnung ihrer Wiederkehr. Du fragst nicht, ob du weich ruhst oder hart, ob deine Schüssel voll ist oder leer. Betrogen um den Augenblick verrinnt die Zeit. Du wirst nicht älter, du bleibst nicht jung. Gewöhnung weckt dich, bettet dich zur Ruhe. Dein Fragewort heißt niemals wie, nur wann. Doch wann ist Zukunft? Wann ist Forderung? Weh dir, wenn dich Gewöhnung töten kann. Verlern das Warten nicht. Bleib immer du, bleib du. Also auch das ein Gedicht aus dieser Zeit von Erich Mühsam. Und hier reflektiert er schon sehr viel deutlicher, die Situation in der Haft und was das mit ihm gemacht hat und wie sehr ihn auch diese Haft dann bedrückt hat. Erich Mühsam und andere Gefangene von der Räterepublik sind im Dezember 1924 freigelassen worden. Es gab eine Begnadigung. Diese Begnadigung hat aber nicht den Linken gegolten, nicht den hunderten inhaftierten Kommunisten, denen war es nicht. Für die war die Begnadigung eigentlich nicht gedacht, sondern Hitler sollte freikommen. Also Hitler und die Mitglieder der frühen NSDAP haben ja bei dem Marsch auf die Feldherrnhalle versucht, einen rechten Putsch zu machen. Der ist zerschlagen worden. Hitler, Hess, Göring und andere sind ja dann auch zur Haft verurteilt worden. Und die sollten wieder rauskommen. Da aber der bayerische Staat gedacht hat, also nur die Rechten können wir nicht rauslassen, wenn wir eine Amnestie machen, dann lassen wir auch ein paar Linke mit raus. Und so ist dann Erich Mühsam und ein Dutzend anderer in die Freiheit gekommen. Erich Mühsam ist dann nach Berlin, er ist nicht mehr nach München. Er ist während der Haft schon von der Roten Hilfe unterstützt worden. Und er hat gemerkt, wie wichtig so eine Gefangenen-Solidaritätsorganisation ist. Wie wichtig es ist, diese Unterstützung von draußen zu kriegen, wie wichtig es ist, ein bisschen Geld für Tabak zu kriegen und Ähnliches. Selbst im Zuchthaus konnte er zwar, seine Frau ist ganz oft gekommen, hat ihn besucht, aber letztlich war das nicht die Vergünstigungen oder das, was er gerne hätte. Und die Rote Hilfe hat da nicht nur ihm, sondern auch vielen anderen Gefangenen geholfen. Erich Mühsam ist nach Berlin und er ist euphorisch empfangen worden von den Arbeitern von Berlin. Die Polizeiinspektion Kreuzberg hat am 22.12.1924 Folgendes zu Protokoll gegeben. Also das war der Tag, als Erich Mühsam dann in Berlin angekommen ist. Für die Aufrechterhaltung der Ordnung am Anhalter Bahnhof selbst wurden ab 6.30 Uhr zunächst ein starker Revierzug, zusammengestellt aus den Ostrevieren der Inspektion und 10 Reiter, auf dem Bahnhofsgelände bereitgestellt. Inzwischen marschierten aus den verschiedenen Stadtteilen geschlossen Kommunistentrupps mit roten Fahnen auf den Anhalter Bahnhof zu, die beim Betreten des Bannkreises aufgelöst wurden, jedoch nunmehr in losen Massen ihrem Ziel zustrebten und auf dem Askanischen Platz sich zusammenballten. Als die Bahnhofsverwaltung sich von der Unhaltbarkeit ihrer Maßnahmen überzeugt hatte, richtete sie an die Polizei das Ersuchen, das ganze Bahnhofsgelände außerhalb der Sperre zu räumen. Hierbei setzte der erste Widerstand der Massen ein. Aufreizende Reden wurden gehalten, Rufe wie Bluthunde und so weiter ertönten, revolutionäre Lieder wurden gesungen. Infolgedessen musste hier zuerst von dem Polizeiknüppel Gebrauch gemacht werden. Die Räumung wurde jedoch durchgeführt. Inzwischen gestaltete sich auf dem Askanischen Platz in der Nähe des Hotels Excelsior gegen 7.45 Uhr nachmittags die Lage kritisch. Die Menge, gegen 5.000 Personen, die sich hier in kurzer Zeit angesammelt hatten, nahmen eine teilweise drohende Haltung ein und sangen revolutionäre Lieder. Daraufhin wurde von einem LKW, der gegenüber dem Haupteingang des Anhalter Bahnhofs aufgestellt war, ein Maschinengewehr mit dem Erfolg in Anschlag gebracht, dass die aggressive Menge sich etwas löste und sich in der Königgrätzer Straße nach der Hedemannstraße zurückzog. Also soweit ein Ausschnitt. Es geht weiter mit diesen Schilderungen, wie die Arbeiter Berlins Erich Mühsam empfangen haben. Sie haben ihn hochleben lassen und Erich Mühsam hat gesagt, ich bin bereit für die Rote Hilfe zu wirken. Er hat dann bei ganz, ganz vielen Veranstaltungen der Roten Hilfe geredet, war für die Rote Hilfe unterwegs, hat in ganz Deutschland Auftritte gehabt, aber er hat von Anfang an Folgendes gesagt. Die Rote Hilfe war KPD-nah und das wusste er. Also Erich Mühsam war ja politisch ein sehr wacher Kopf, also er wusste ganz genau, wo welche Organisation ist. Und er hat gesagt, also ich bin bereit, für die Rote Hilfe aufzutreten, aber ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich mich verbiege. Ich werde weiter das sagen, was ich für richtig halte, jetzt halt im Rahmen der Versammlung der Roten Hilfe. Und unter anderem hat er dann gefordert, dass die anarchistischen Gefangenen in der Sowjetunion freigelassen werden sollen und hat das genauso gefordert wie die Freilassung der politischen Gefangenen in Deutschland. Das hat natürlich ganz vielen von den KPD-Leuten, die bei den Versammlungen der Roten Hilfe waren, überhaupt nicht gefallen. Aber sie haben sich von Erich Mühsam nicht getrennt, weil er war bekannt. Er hat die Leute angezogen. Wenn es hieß, Erich Mühsam spricht, dann kamen viele und dadurch konnte Geld gesammelt werden, dadurch konnte viel erreicht werden, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Auseinandersetzung mit der Situation der politischen Gefangenen. Er wurde allerdings von einer anarchistischen Gruppe, wo er Mitglied war, ausgeschlossen. In dieser Zeit, weil er eine zu große Nähe zur KPD hatte. Nämlich die Föderation Kommunistischer Anarchisten Deutschlands haben ihn ausgeschlossen, weil er bei der Roten Hilfe mitmacht. Und sie haben dann gesagt, das kann überhaupt nicht sein, dass man praktisch mit einer Organisation, die uns in Anführungszeichen mal feindlich gegenübersteht, nämlich der KPD, so zusammenarbeitet, dass man ein solidarisches Verhältnis findet. Kurz nach dem Ausschluss aus der Föderation Kommunistischer Anarchisten Deutschlands ist Erich Mühsam von sich aus der Roten Hilfe ausgetreten, weil die Rote Hilfe hat einen Aufruf gestartet, dass man die Rote Fahne unterstützen soll, also die Rote Fahne, die Zeitung der KPD. Und dann hat Erich Mühsam gesagt, das entspricht nicht seinem Selbstverständnis von einem linken Nebeneinander. Also wenn sie aufgerufen hätten, man soll linke Zeitungen unterstützen und unter anderem die Rote Fahne, dann wäre es in Ordnung gewesen, dann hätte er es mittragen können. Dann wären auch andere linke Zeitungen wie die anarchistischen Zeitungen mit drin gewesen. Aber nur die Rote Fahne, das war dann Erich Mühsam zu nah an der KPD dran. Er hat dann also ab 1927, 28 zum einen seine Organisation bei den Anarchisten verloren gehabt, auf der anderen Seite auch das, womit er von 24 bis 27 hauptsächlich beschäftigt war, nämlich die Veranstaltungen für die Rote Hilfe, waren auch auf einmal nicht mehr da. Erich Mühsam hat dann unter anderem angefangen, Theater zu machen, Theaterstücke zu schreiben. Und in einer ganz späten Phase hat er gesagt, eigentlich ist das die einzige Form der Agitation, die wirklich noch was bringt. Nämlich direkt auf die Straßen gehen. Agitprop ist so ein Ausdruck, den man dann dafür genommen hat. Und dann die Positionen, revolutionäre Positionen in Arbeitertheatern zu verwirklichen. Also Friedrich Wolf ist einer von denen, der ja auch lange hier in Stuttgart gelebt hat, die ebenfalls dieses Projekt Arbeitertheater mitgetragen haben. Und Erich Mühsam war dann Mitglied im Bund proletarischer Theaterschaffenden, hat dort dann auch immer wieder Reden gehalten. Aber diese Popularität, wie zu der Zeit, als er in Haft war und als er für die Rote Hilfe unterwegs war, hat er dann nicht mehr erreicht. 1931 hat Erich Mühsam einen Artikel veröffentlicht in der Weltbühne und da hat er dann geschrieben, dass angesichts des erstarkenden Faschismus alle Anti-Nazi-Kräfte sich zusammenschließen müssen und gemeinsam diesen gemeinsamen Feind bekämpfen. Auch wenn man in vielen anderen Dingen unterschiedlicher Meinung ist, auch wenn man in vielen anderen Dingen andere Positionen hat, aber an diesem einen Punkt müssen alle Organisationen, alle Gruppen, alle Einzelmenschen sich zusammenschließen und gemeinsam den Kampf gegen die Nazis führen. Ossietzky, damals Herausgeber der Weltbühne, wo dieser Aufruf erschienen ist, hat sich noch in dem Artikel oder unterhalb des Artikels davon distanziert und hat geschrieben, das gilt nur für den Fall, dass die Nazis illegal an die Macht kommen. Sollten sie durch Wahlen an die Macht kommen, dann gilt dieser Aufruf nicht. Mühsam hat es nicht so gemeint. Also für Mühsam war ganz klar, dass der Kampf gegen Nazis ein Teil von einem Kampf für eine bessere Welt ist. Aber Ossietzky, der eh mit Verfahren bedroht war, der dann danach ins Gefängnis musste wegen einem Prozess, weil Aufrüstung der Wehrmacht in der Weltbühne bekannt gemacht worden sind, weil es da Artikel dazu gab, war vorsichtig. Und es ist nicht klar, ob das wirklich die Meinung von Ossietzky war oder ob er das vorgeschoben hat. Aber Ossietzky war, wie Mühsam, einer der ganz frühen Opfer der faschistischen Gewalt. Erich Mühsam hat dann, er hat 1933 auf der letzten Versammlung des Schutzbundes Deutscher Schriftsteller noch einmal geredet. Ganz viele von denen, die danach ermordet wurden, die danach ins Exil gegangen sind, waren bei dieser letzten Versammlung. Und auch da hat Erich Mühsam nochmal gesagt, wir müssen gemeinsam kämpfen. Aber er hat auch gesagt, wir werden uns heute wahrscheinlich das letzte Mal sehen. Diese faschistische Diktatur, die dann schon Gestalt angenommen hat, die wird keine Gnade mit uns haben. Erich Mühsam ist in der Nacht vom Reichstagsbrand verhaftet worden. Er wusste um die Gefahr, um sein Leben. Er stand auf der Liste der Nazis ganz oben. Er war Jude, er war Linker, er war das Gesicht von einer linken Strömung und er war das Gesicht, eines der Gesichter, Thälmann auch und andere, Max Hölz, aber er war eines der Gesichter der linken Bewegung in Deutschland, in der Weimarer Republik, und allein das hat genügt, um ihn absolut verhasst bei den Nazis zu machen. Er hat um die Gefahr seines Lebens gewusst, aber er hat das Geld nicht gehabt, um die Fahrkarte nach Prag zu kaufen. Erich Mühsam war unheimlich produktiv in seinem Leben. Er hat ganz viel geschrieben, ganz viele Gedichte, ganz viele Texte. Aber er hat immer unter einer schrecklichen Armut gelebt. Er musste, um die Fahrkarte von Berlin nach Prag zu kaufen, zu Freunden gehen, sich das Geld leihen. An dem Abend, als zwei Kriminalbeamten dann kamen in die Wohnung, er hatte die Fahrkarte dann schon, aber der Zug wäre erst am nächsten Tag gefahren. Also am nächsten Tag wäre er zumindest vorübergehend, man weiß ja nicht, was dann passiert wäre, aber vorübergehend gerettet gewesen. Aber die Kriminalpolizei hat ihn verhaftet. Er kam dann in verschiedene Zuchthäuser, in Gefängnisse, in Konzentrationslager. Seine Frau hat ihn ganz oft besucht, so oft sie konnte. Sie hat dann auch darüber geschrieben. Sie hat ein Buch über diese Zeit dann herausgebracht. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch aus einem Brief vorlesen, den Senzel Mühsam, also seine Frau, an Rudolf Rocker geschrieben hat. Wie ich inzwischen gelernt habe, auch ein führender anarchistischer Theoretiker, der gleich 33 es geschafft hat, nach Amerika zu emigrieren. Also dieser Brief, Prag, 21. August 1934. Laut wahrhaftigem Bericht ist der Todestag von Erich 9. auf 10. Juli. Der Rottenführer Erath sagte am Montagmorgen zu Erich: Wie lange gedenken Sie noch auf der Erde herumzuwandeln? Hierauf Erich: Noch sehr lange. Dann sagte dieser Rottenführer Erath: Wir raten Ihnen, sich innerhalb von 3 Tagen aufzuhängen, sonst helfen wir Ihnen nach. Erich ging runter und sagte dies seinen Kameraden. Er verschenkte all die Lebensmittel, die ich ihm mitgebracht hatte und so weiter, und sagte wörtlich: Kameraden, meinen eigenen Henker mache ich nicht. Er musste den ganzen Tag noch die SS-Uniform putzen. Am Abend um 7 Uhr wurde er herausgerufen. Sämtliche Gefangenen mussten früher zu Bett, Auch die 5 oder 6 Gehilfen, die sonst noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren, wurden auch nicht mehr abgezählt vor dem Einschlafen, was sonst immer war. Die Genossen wussten, mühsam fehlt. Viele legten sich auf die Lauer und hörten nichts. In der Früh um 4:45, wie immer, kam der SA-Mann Himmelstoß, der von den Gefangenen so genannt wurde, und zählte die Gefangenen. Da sagte einer, mühsam fehlt. Da ging er hinaus und sagte kein Wort. Wie die ersten Gefangenen auf das Klosett gingen, fanden sie dort Erich mit einer Wäscheleine aufgehängt. Technisch war der Strick so angemacht, dass der Erich in seiner Ungeschicklichkeit niemals da hätte heraufklettern können. Sein Gesicht war vollkommen ruhig und schön und die Hände gar nicht verkrampft, ganz schön glatt. Man spricht die Vermutung aus, dass der Erich betäubt wurde und dann durch Spritzen vergiftet und von den beiden, Erhard und Gerhard Werner, im Abort aufgehängt wurde, wie er schon tot war. Ich habe schon vor Journalisten gebeten, da der Erich begraben wurde, man sollte anregen, dass seine Leiche obduziert wird. Also, lieber Rudolf, so waren die letzten Tage von Erich. Du wirst weitere Nachrichten über die Vorgänge von mir erhalten. Vorderhand habe ich so viel wie kein Geld. Das hat Zenzel Mühsam aus dem Exil geschrieben, aus Prag. Also ungefähr 2 Monate, nachdem Erich Mühsam ermordet wurde. Zenzel Mühsam ist dann später in die Sowjetunion gegangen. Sie hat auch das komplette Werk von Erich Mühsam, soweit sie es hatte, mit in die Sowjetunion genommen. Es wurde ihr versprochen, dass dort eine Gesamtausgabe dann erscheinen wird. Daraus ist nichts geworden. Zenzel Mühsam ist in der Sowjetunion dann verhaftet worden. Sie kam ins Lager nach Sibirien. Und sie konnte dann in den 50er Jahren nach in die DDR ausreisen, nach Ostberlin. Die Unterlagen von Erich Mühsam, die Texte, hat man später in Moskau gefunden. Sie sind dann auch nach Ostberlin gebracht worden. Ein Teil ist hier in Marbach im Deutschen Literaturarchiv, aber das meiste ist auch heute noch in Berlin. Erich Mühsam gehört zu denen, die absolut fasziniert haben durch ihren Mut, durch ihr Leben, dass sie ganz geradlinig gegangen sind. Und Erich Mühsam ist zwar in der bürgerlichen Wahrnehmung eigentlich gar nicht bekannt, zwar hat die Stuttgarter Nachrichten zu seinem Todestag einen Artikel geschrieben und auch in anderen Zeitungen kam was. Aber letztendlich setzt sich kaum jemand außer linken und hauptsächlich anarchistischen Gruppen mit dem Leben von Erich Mühsam auseinander. Und ich möchte zum Schluss noch ein Gedicht zitieren, das für viele, mit denen ich mich jetzt über Erich Mühsam unterhalten habe, eines der wichtigsten Gedichte ist Streit und Kampf. Nicht nötig ist's, nach Schritt und Takt gehorsam vorwärts zu marschieren. Doch wenn der Hahn der Flinte knackt, dann miteinander zugepackt und nicht den Nebenmann verlieren. Schlagt 20 Freiheitstheorien euch gegenseitig um die Ohren und singt nach 100 Melodien. Doch gilt es, in dem Kampf zu ziehen, dann sei der gleiche Eid geschworen. Aktionsprogramm, Parteistatut, Richtlinien und Verhaltungslehren schöpft nur aus allen Quellen Mut. Ein jedes Kampfsystem ist gut, das nicht versagt vor den Gewehren. Darum, solange kein Feind euch droht, verschont einander nicht mit Glossen. Doch weckt euch einst der Ruf der Not, dann weht das Eingebanner rot voran den einigen Genossen. Vielen Dank.